Hallo und herzlich willkommen zur kleinen Podcast-Schule. Ausgabe 1. Heute geht es um die Themenfindung und um den Inhalt deines Podcasts. Björn Korf hier am Mikrofon. Ich begrüße euch noch einmal zur ersten Ausgabe in diesem Podcast, in dem sich alles ums Thema Podcasting dreht. Genauer gesagt um deinen Podcast, wie du zu deinem eigenen Podcast kommst. Denn ich bin der Meinung, dass jeder podcasten kann und dass da auch nicht viel teures Equipment dazu gehört. Das kann sich eigentlich jeder leisten. So viel dazu. Also, die Frage ist natürlich jetzt, wie kommst du zum Podcasten? Und bevor wir uns da wichtige technische Fragen anschauen, müssen wir eine andere Frage vorschieben, nämlich die der Themenfindung. Meine Frage an dich, hast du dir schon Gedanken gemacht, worüber du podcasten möchtest? Was soll das Thema deines Podcastes sein? Das ist eine ganz, ganz, ganz grundlegende Frage. Denn wenn du sagst, du möchtest irgendwas zum Thema Science Fiction machen, dann erwarten natürlich auch die Hörer, dass dann jedes Mal, wenn du eine neue Folge ins Internet hochlädst, dass dann da auch was zum Thema Science Fiction zu hören sein wird und nicht über den neuesten Spaghetti-Western. Beispiel, ja. Also von daher ist es klar, dass du möglichst ein klares Thema hast für deinen Podcast, damit die Hörer sich dann entsprechend auch schon freuen können auf deine Episoden, die du dann da produzieren wirst. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich zu diesem Thema? Du kannst im Grunde genommen über alles podcasten. Du kannst podcasten über deine Hobbys, über deine Interessen, über deine Vorlieben, bis hin zu beruflichen Dingen, dass du sagst, ich möchte das Ganze beruflich nutzen und mehr Kunden gewinnen oder was auch immer. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, und deswegen habe ich das ja auch genannt, die kleine Podcast-Schule, sozusagen Podcasting für jedermann, dass du hier quasi nur dabei bist, weil du das hobbymäßig machen möchtest, so als Hobby nebenbei. Aber auch das will ja natürlich gut überlegt sein, und von daher ist es sinnvoll, wenn man sich da auch ein paar Gedanken dazu macht, was will ich denn überhaupt podcasten? Ja? Wenn du dir die große, weite Podcast-Landschaft anschaust, da gibt es die unterschiedlichsten Podcasts zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Rubriken. Von daher ist es wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, was dein Thema ist für deinen Podcast. So, und da würde ich folgenden Rat geben, dass du dir ein Blatt Papier nimmst, einen Kugelschreiber und einfach mal deine Interessen auf ein Blatt Papier aufschreibst und überlegst, was davon ist so eine große Leidenschaft bei mir, dass ich da nicht nur eine Podcast-Episode drüber reden kann, nicht nur zwei, sondern dass du da wirklich ja ununterbrochen drüber reden magst. Und das wird dann dein Podcast-Thema. Mach das einmal als Hausaufgabe, dass du dir Gedanken machst dazu auf einem Blatt Papier. Und dann ist es wichtig, wenn sich dann für dich rauskristallisiert, was das Thema werden wird oder was das Thema sein soll, dass du zu diesem Thema dann Unterthemen aufschreibst. Also alles Dinge, die zu diesem Hauptthema dazugehören, das werden dann eigentlich dann in weiterer Folge die Schwerpunkte, die du behandeln wirst in deinem Podcast. So, und damit das jetzt nicht so abgehoben und theoretisch klingt, mache ich es am besten deutlich an einem ganz einfachen Beispiel. Du interessierst dich für Pferde und du möchtest einen Podcast über Pferde machen. Kann man ja machen. So, was gehört denn alles dazu, wenn du an das Stichwort Pferde denkst? Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Bei mir würde da einfallen Pferderassen, Pferdezucht, Reitsport. Ja, das sind jetzt nur mal drei Stichworte. Wahrscheinlich fallen dir noch viel, viel mehr dazu ein, wenn du dich mit Pferden beschäftigst und wenn das dein Thema ist. Ja, schon allein bei den Pferderassen, da kann man verschiedene aufzählen. Beim Thema Pferdezucht, was muss man alles beachten, wenn man mit der Pferdezucht zu tun hat? Welche Tipps möchte man Pferdezüchtern zum Beispiel geben? Ja, ihr merkt, dass da viel Potenzial drin steckt für verschiedene Episoden für einen möglichen Podcast. Oder dann Thema Reitsport. Also so ein Pferdepodcast zum Beispiel, der hätte großes Potenzial. Da kann man viel draus machen. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aber vielleicht interessierst du dich gar nicht für Pferde und bist genauso wenig wie ich ein Experte. Also bin auch kein Experte auf dem Gebiet. Aber vielleicht hast du ein anderes Hobby, eine andere Leidenschaft. Dann schreib das doch einmal auf und schreib dir auf, was gehört denn da alles dazu? Mach dir da mal ein paar Gedanken und dann wirst du plötzlich merken, dass du da wahnsinnig viel Stoff bekommst für Unterthemen, über die man ganz viele Podcast-Episoden eigentlich produzieren kann. Ja, jeder einzelne Bereich bietet wirklich Stoff für mehrere Podcast-Episoden. Möglichkeiten, wo man Interviews führen kann mit Experten, die ja dazu eine Meinung haben, damit das Ganze dann interessant wird und. So, das soll's für die erste Podcast-Folge hier von der kleinen Podcast-Schule mal gewesen sein. Jetzt hast du eine kleine Hausaufgabe, mach dir ein paar Gedanken, schreib dir die Sachen auf und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge und dann geht's dann schon ins Eingemachte, in die technischen Details, wo hoste ich meinen Podcast, denn es ist ja so, die MP3-Dateien, also das, was man dann aufgenommen hat und was man dann nachher abgemischt hat am Computer, das wird dann in eine MP3-Datei umgewandelt und ins Internet. Irgendwo muss es ja hochgeladen werden und gespeichert werden, damit das andere wiederum dann abrufen können. So wie du jetzt gerade meinen Podcast abgerufen hast und ihn anhörst. Die Frage ist natürlich, wo mache ich das? Ja, und das wollen wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Bis dahin, bleib mir gebogen und ich freue mich auf ein Wiederhören.